Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Herzlich willkommen zur April-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, von Radio Lotte und vom FSK. Wie an der Stimme sicher unschwer zu erkennen ist, hat sich der Moderator dieser Sendung eine Erkältung zugezogen, sicherlich dem Übermut der ersten Frühlingstage geschuldet, der Überschätzung der Temperaturen und dem darauffolgenden Nieselwetter. Der Frühling in Mitteldeutschland, der ist nicht nur durch ein wechselhaftes Wetter gekennzeichnet, in der Geschichte immer mal wieder auch durch verschiedenes Rumoren in der Gesellschaft. In den Jahren 1919, 1920 und 1921 hat es in dieser Region eben auch rumort. Es gab nämlich bewaffnete Auseinandersetzungen, an denen Freikorps, Schutzpolizei und Reichswehr beteiligt waren und auf der anderen Seite revolutionäre Arbeiter. Für Radio Korax habe ich Ende März ein längeres Feature produziert, das sich mit einer dieser Auseinandersetzungen beschäftigt hat, nämlich mit den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921. Die mitteldeutschen Märzkämpfe, das war der Versuch eines Generalstreiks in Mitteldeutschland, begleitet von diversen bewaffneten Auseinandersetzungen. Und einer jener revolutionären Arbeiter, die an diesen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sind, hieß Max Hölz. Und jener Max Hölz hat es zu dieser Zeit zu einiger Berühmtheit gebracht. Und in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge wollen wir uns noch einmal ausführlicher mit jenem Max Hölz auseinandersetzen. Hierzu habe ich ein Interview mit Norbert Maron geführt. Der ist freier Schriftsteller. In der DDR hat Norbert Maron zum Zirkel schreibender Arbeiter gehört. Er hat zahlreiche Gedichte, Aufsätze, Buch- und Theaterkritiken in Zeitschriften und Zeitungen geschrieben. Er hat mehrere Lyrik- und Prosabände veröffentlicht und unter anderem auch eine Biografie über jenen Max Hölz geschrieben, um den es auch in dieser Sendung sich heute drehen soll. Ich lade euch ein zu einer Stunde, in der wir einige Grabungsarbeiten durchführen wollen, Grabungsarbeiten in Sachen verschütteter Geschichte, und dazu begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Dieser Film handelt in einer längst vergangenen Zeit und von einem fast vergessenen Mann. Von einem, der das Große begann, gewann, verlor. Von einem, der am Ende mit Hölderlin hätte sagen können, wir, so gut es ging, haben das Unsere getan. Die Erzählung einer Geschichte, die Erzählung einer Legende. Bilder vom Kampf für das, was der Tag sein kann, was das Leben sein kann. Denn eine Legende kommt der Wahrheit vom Menschen nahe. Max Hölz, Symbolfigur des Aufruhrs, aus den Klassenkämpfen in Mitteldeutschland 1919-20-21. Ein Heißsporn, Draufgänger, Rebell, Robin Hood des Vogtlandes, roter General, Kommunist. Die Politik der KPD und die Taten des Mitglieds Hölz stehen nicht immer in Einklang. Ihm geht der Ruf voraus von eigenwilligem, ja anarchistischem Verhalten. Die Partei trennt sich zeitweilig von ihm. Falkenstein im Vogtland 1920. Hölz ist der von der Bourgeoisie meistgehasste Mann, weil er radikal seinen kommunistischen Traum in den Tag heben wollte. Arbeiter von Hölz bewaffnet mit Gewehren und mit Selbstvertrauen. All ihre Lehre und all ihr Begehren verlangte nach Handeln und sie handelten. Brutale Gewalt ist die Antwort der herrschenden Klasse. Ihr Ziel, die Niederschlagung der kommunistischen Bewegung. Das Ergebnis, 6.000 Verhaftungen, 4.000 Verurteilungen und 2.000 Jahre Gefängnis und Zuchthaus. Im April 21 haben sie auch ihn, klagen ihn des Hochverrats an, hängen ihm einen Totschlag an, den er nie begangen, machen ihn zum gemeinen Verbrecher und sprechen das Urteil lebenslänglich. Max Hölz, der das Mögliche von übermorgen dachte und danach handelte. Mit Fantasie, mit Witz, mit dem Mut der persönlichen Verantwortlichkeit. Die Handgranate am Gürtel, im Arme das Gewehr, so stürmt Max Hölzens Garde durch Sachsenland daher. Das ist ein Vers aus einem Gedicht von Erich Mühsam, ein Gedicht über Max Hölz, ein Arbeiter und ein Revolutionär, der eine wichtige Figur des politischen Lebens in der Weimarer Republik gewesen ist. Jemand, der insbesondere in den Klassenkämpfen der 20er Jahre eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Handgranate am Gürtel, im Arme das Gewehr, das weist darauf hin, dass die Auseinandersetzungen, an denen Max Hölz beteiligt gewesen ist, dass das bewaffnete Auseinandersetzungen gewesen sind. Und tatsächlich, Max Hölz war nicht nur ein Bürgerschreck in seiner Zeit, sondern auch die KPD ist mit der Zeit zu Distanz zu ihm gegangen. Ein blutrünstiger Waffennarr oder ein aufrichtiger Revolutionär, der sich nicht hat unterkriegen lassen. Zwei Bilder von Max Hölz, dem wir uns hier im Gespräch annähern wollen. Norbert Maron ist Schriftsteller, Romanautor und hat mehrere Lyrikbände veröffentlicht. 2014 hat er außerdem eine Biografie über jenen Max Hölz geschrieben und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Norbert, wo kam denn dein Interesse für diese Figur Max Hölz her? Also wie bist du auf ihn gestoßen? Was hat dann dazu geführt, dass du letztlich eine Biografie über ihn geschrieben hast? Der Name ist mir zum ersten Mal aufgetaucht, ich glaube 73 oder 74. Ich habe in der DDR studiert und da kam ein Film heraus bei der DEFA, das war sozusagen die in Anführungsstrichen liberale Zeit von Honecker, die ersten Jahre. Da war einiges möglich und da kam ein Film heraus bei der DEFA, der hieß Volz. Also der Anklang zu Hölz ist ja schon da und tatsächlich gibt sozusagen dieser Film die Folie ab für diesen Hölz, der dort sehr sympathisch dargestellt wird als mitreißende Gestalt, der ja auch in der Realität war. Und dann schlummerte das in mir. Und es gab dann sozusagen nach der Wende für mich ein Loch. Also ich habe Ende der DDR schon als Schriftsteller gelebt.

Wutpilger-Streifzüge hört ihr an jedem dritten Sonntag ab 21.30 Uhr auf Radio Korax, außerdem an jedem vierten Donnerstag auf Radio Lotte ab 18 Uhr und beim FSK in Hamburg an jedem vierten Sonntag ab 14 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Lukas Hohlfeld.